Hallo, herzlich willkommen beim Podcast der Wirren Gedanken. Wir haben es diese Woche das erste Mal geschafft, in die iTunes Top 100 zu kommen. Und jetzt eigentlich zum heutigen Thema, denn ich habe ein Monster zu Besuch. Hallo Monster, was machst du den ganzen Tag? Hallo Andy. Das kommt ganz drauf an. Du wirst doch irgendeine Beschäftigung haben, sagen wir werktags. Naja, montags, da schlafe ich meistens. Dienstags, naja, da wasche ich mich dann halt. Mittwochs, da suche ich dann immer irgendwelche Menschen und ärgere sie. Donnerstags bin ich dann immer ganz erschöpft. Freitags, da schlafe ich den halben Tag und dann, naja, dann kommt das Wochenende. Und was treibst du dann am Wochenende? Naja, was wir eben alle machen, feiern. So, und nun meine letzte Frage an dich, liebes Monster. Hast du auch eine monstermäßige Monsterfrau? Nee, aber eine Mörderfrau. Dann gratuliere ich dir zu deiner Mörderfrau. Wir hören uns bald wieder im Podcast der Wirren Gedanken. Und zum Abschluss wird uns das Monster noch ein Lied darbringen, und zwar Seasons in the Sun. Bis die Tage. We had joy, we had fun, we had sea.